Erste Stadt Babel, geh hinunter und setz dich in den Staub. Du hast keinen Thron mehr. Man wird dich nicht mehr die Verwöhnte nennen. Zweiter, nimm die Mühle und mahle Mehl. Nimm deinen Schleier ab. Hebe dein Kleid hoch. Zeig dein Bein und geh durch Flüsse. Dritter Mann wird deine Nacktheit und deine Schande sehen. Ich werde Rache nehmen. Ich werde keine Bitte um Hilfe hören. Vierter, unser Retter ist Jahwe, der Herr der Heere. Er ist der Heilige Israels. Fünfte Stadt der Chaldäer, setz dich still hin. Geh in die Dunkelheit. Man wird dich nicht mehr Herrin der Königreiche nennen. Sechster, ich war wütend auf mein Volk. Ich gab mein Volk in deine Hand. Du hattest kein Mitleid mit ihnen. Du hast sogar alte Menschen schwer arbeiten lassen. Siebter, du dachtest, ich werde für immer die Herrin sein. Du hast das nicht ernst genommen. Du hast nicht über das Ende nachgedacht. Achter, höre jetzt zu, du Stadt, die so sicher lebt. Du denkst, ich bin die Einzige. Es gibt keine andere. Ich werde keine Witwe sein. Ich werde keine Kinder verlieren. Neunter, zwei Dinge werden dich plötzlich an einem Tag treffen. Du wirst keine Kinder haben und eine Witwe sein. Sie werden sehr schnell über dich kommen. Deine vielen Zaubereien und Sprüche werden nicht helfen. Zehnter, du fühltest dich sicher in deinem Bösen. Du sagtest, niemand sieht mich. Deine Klugheit und dein Wissen haben dich betrogen. Du dachtest, ich bin die Einzige. Elfter, Schlimmes wird über dich kommen. Du kannst es nicht wegzaubern. Zerstörung wird dich treffen. Du kannst sie nicht wiedergutmachen. Plötzlich wird dein Ende kommen. Du wirst es nicht erwarten. Zwölfter, benutze deine Zaubersprüche und deine vielen Magiesprüche. Du hast sie seit deiner Jugend geübt. Vielleicht kannst du etwas erreichen. Vielleicht kannst du Angst machen. Dreizehnter, du hast dich mit vielen Plänen sehr angestrengt. Sollen doch die Leute kommen, die den Himmel kennen. Sie schauen nach den Sternen. Sie sagen dir jeden Monat, was passieren wird. Sollen sie dich jetzt retten? Vierzehnter, sie sind wie trockenes Gras, das Feuer verbrannt hat. Sie können sich nicht vor dem Feuer retten. Es ist keine Kohle zum Wärmen. Es ist kein Feuer, um davor zu sitzen. Fünfzehnter, so wird es dir mit deinen Helfern gehen. Du hast dich seit deiner Jugend um sie bemüht. Die Leute, die mit dir Geschäfte machten, sind weggelaufen. Jeder ging seinen eigenen Weg. Niemand hilft dir.